herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht, diesmal die Woche 42, 2014. Gier nach Geld und Daten. So sieht's aus, ja. Bei den Themen heute, ganz klar. Unter anderem, ja, natürlich die 20% Steigerung der Einnahmen bei Google. Das scheint nicht genug zu sein für die Anleger. Die haben nämlich eher schlecht reagiert. Das muss man sich mal vorstellen. Aber Google geht's da so wie jedem Konzern, von dem eben erwartet wird, dass sie unglaubliche Gewinnspannen produzieren. Apple hat da auch schon ein Lied davon singen können, wo auch gute, sehr gute Quartalsergebnisse vorgelegt werden und dann die Aktien erstmal kurz fallen, ja, weil die Anleger eben enttäuscht sind, dass sie nicht noch mehr Geld abzocken konnten, ja. Das ist echt schon traurig. Die Gier nach der Kohle kennt da keine Grenzen, ja. Wunschdenken, ja, müsste mal reglementiert werden irgendwie. Aber das wird nie passieren. Weil eben auch die Gier nach Geld da wohl so etwas wie ein Betrieb am Laufen halten kann, ja. Dennoch dürfte das sehr frustrierend sein bei bei solch riesigen Zahlen, die hier erwirtschaftet werden, ja, und einem eben 20%igen Steigern gegenüber dem dritten Quartal 2013, da muss man schon sagen, was ist denn das Problem eigentlich? Ja, das Problem ist wohl die Marge, die hier nicht mehr so gut ist. Ja, das bedeutet also, dass man zwar Geld, viel Geld einnimmt, aber auch einiges ausgibt im Moment. Klar, Google macht das gern. Ja, die kaufen sehr viele Sachen. Die produzieren sehr viele oder sie finanzieren sehr viele Projekte, wo man nicht genau weiß, ob die jemals marktreif werden, ob die zum Erfolg führen oder wo die hingehen. Ja, das macht Google eben sehr, sehr gern. Ein Beispiel ist sicherlich das selbstfahrende Auto, das natürlich anfangs sehr, sehr stark in den Medien vertreten war. Jetzt ist es schon fast wieder ein bisschen vergessen, ja, nach Google Glass, auch so ein Projekt, war da etwas stiller. Das Auto fährt im Testbetrieb weiterhin in etlichen Bundesstaaten jetzt in den USA. Sicherlich ist da noch einiges zu machen bis zur Marktreife. Von dieser Innovation aus gehen dann schon wieder kleinere Sachen ab, wo auch wieder andere Projekte profitieren. Also ganz umsonst ist es nicht, nur ist natürlich da schon ein bisschen Frust bei den Leuten, die jetzt erwarten, ja, hier dieses selbstfahrende Auto, wann kann ich das denn kaufen? Und das sind eben Sachen, wo zwar bei Google eben viel Geld kosten, aber eigentlich kein Geld einbringen. Und da Google eben mal, und das muss man ganz klar sagen, sehr innovativ arbeitet im Moment, ist das natürlich ein Risiko. Aber das interessiert natürlich die Anleger nicht, die wollen Kohle sehen, die wollen Bares sehen. Ja, und da ist dann auch immer der Blick auf der Konkurrenz, wo lege ich mein Geld am besten an, wo gibt's mehr Gewinne. Und wenn dann eben mal hier nur 20% Steigerung bei den Einnahmen ist, ja, und dann eventuell die Marge sogar noch fällt, dann kann das natürlich nicht wahr sein, ja. Da kann man ja gar nicht genug abzocken damit. Das geht ja nicht. Also so richtig verstehen kann ich es natürlich als Außenstehender von diesen Finanzgeschäften natürlich nicht. Für mich ist das, da kann ich nur mit dem Kopf schütteln. Anleger werden da wahrscheinlich jetzt umgekehrt den Kopf schütteln, warum ich das nicht verstehe. Aber ich glaube, das sind eben zwei Welten. Die einen sind eben vor Gier blind, ja, und die anderen, denen ist es eigentlich recht egal, ja, was Google verdient oder nicht. Beides ist vielleicht zu extrem, ja, und irgendwo natürlich in der Mitte ist so das richtige Maß. Aber wer das vertritt, das weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich niemand. Ja. Entweder alles oder nichts. Das ist ja immer so die Sache. Naja. Erik Schmidt übrigens sieht nicht etwa Apple oder Microsoft oder Bing, also Bing ist ja Microsoft, als größten Konkurrent von Google, sondern Amazon. Ich weiß ehrlich gesagt, also ich respektiere Erik Schmidt wirklich sehr, aber ich weiß nicht, ob er hier wirklich richtig liegt oder ob er das nur gesagt hat, um eben hier momentan der EU ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen wegen diesen kartellrechtlichen Geschichten da, ja, und Monopolgeschichten. Da steht ja Google momentan sehr stark unter Beschuss in der EU. Und hier das als Beispiel anzuführen mit Amazon dient meiner Meinung nach wirklich, da ein bisschen abzulenken davon. Denn eigentlich ist der härteste Konkurrent, ist meiner Meinung nach Apple. Ja, und das deswegen, weil Google Android hat und da geht's eben mal richtig rund. Im Computerbereich, da mag es dann eher Microsoft sein, weil die eben auch eine Suchmaschine haben mit Bing. Ja. Übrigens, Siri ist auch etwas, was Konkurrenz zu Google sein kann, ja, aber nicht muss. Ja, und dann Amazon. Wo ist Amazon denn bitte schön der Konkurrent von Google? Wegen dem Google Play Store oder wegen den Fire-Produkten, die eben ein Derivat von Android sind? Nee, also beides spielt keine Rolle. Nämlich erstmal hat der App Store nicht unbedingt das Potenzial in Google Play Store umzuhauen und andersrum hat Google Play Movies beispielsweise überhaupt keine Chance, ja, gegen die Angebote von Amazon, wie zum Beispiel das Amazon Instant Video. Bei Musik, okay, da hat Google zumindest mal dieses Pauschalangebot, dieses Music Streaming Angebot, aber ansonsten muss ich sagen, sieht's doch eher auch da mau aus. Also ich glaube nicht, dass da in dem Bereich Google Amazon als Konkurrent sehen kann, weil sie einfach Google selbst nicht anstinken kann gegen die Verkaufserfolge, gegen den Content, der eben von Amazon beherrscht wird. Im Gegenteil, Google ist gut beraten, eben immer zu schauen, dass möglichst viel von dem Amazon-Content auf Android konsumiert werden kann. Denn das ist auch ein wichtiger Punkt für Android, dass man eben hier auch mit Amazon oder von Amazon seine Sachen machen kann mit einem normalen Android-Handy. Ansonsten würde es dazu führen, dass die Leute eher vielleicht dann die Fire-Geräte von Amazon holen. Ja, Amazon hat vor allem mit den USA so eine unglaubliche Marktmacht. Das ist einfach ein Muss, dass Amazon-Inhalte auf einem Gerät verfügbar sein müssen. Ja. Ähnlich kann man es nur noch sagen mit iTunes. Ja. Und da haben wir ja dann, hätten wir ja dann auch wieder Konkurrent. Also wenn Amazon der Konkurrent von Google sein soll, der größte, dann müsste ja auch sowas wie iTunes mit einberechnet werden. Und dann wäre natürlich Apple wieder der größte Konkurrent. Also ich weiß nicht, was das soll. Vielleicht ein bisschen schönreden, ein bisschen Frieden reden zu Apple oder vielleicht eben hier die EU-Kommissare beruhigen. Ja. Es war ja auch in Berlin gesagt worden von Eric Schmidt, eben wegen diesen ganzen Sachen, wegen Monopolstellung und so weiter und so weiter, gibt es ja da in Berlin hier so eine Veranstaltung, ja, und da muss man ganz klar sagen, da wird es auch ausgenutzt von Google natürlich, dass hier Europa etwas beruhigt wird. Ja. Aber Amazon als größter Konkurrent zu Google zu sehen, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ja, überhaupt nicht. Zumal hier speziell Eric Schmidt von der Suche redet. Und angeblich wäre es so, dass die Leute oft bei Amazon, auf Amazon suchen zum Beispiel nach einem Produkt und nicht auf Google. Ja, das mag zwar sein, aber was ist denn mit dem Rest der Suchen? Ich verstehe das nicht so ganz, was hier Eric Schmidt damit sagen möchte. Nun, wir werden sicherlich noch erfahren, denn da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen, denke ich. Konkurrenz, wie gesagt, gibt's, ist ja auch gut, aber Amazon ist nicht der größte Konkurrent. Wenn das Google wirklich intern wirklich glaubt, dann habe ich echt Angst, weil dann wird nämlich Microsoft und Apple irgendwann wieder Google komplett überrollen, wenn die denken, dass Amazon ihre größte Sorge wäre. Überhaupt nicht. Aber nicht im Entferntesten. Ja, Google hat ja jetzt auch die neue Nexus-Line gezeigt. Neue Android-Geräte. Das Nexus 6-Gerät mit 5,9 irgendwas Zoll Display. Ja, also 6 Zoll Display. Schocker für viele. Das Nexus 9 Tablet dann mit knapp 9 Zoll, also 8,9. Und was sehr überraschend war, der Nexus Player. Ja, der Nexus Player, ein, ja, sagen wir mal, eine Konkurrenz zum Fire TV. Ja, ha! Ja, ihr merkt's, ne? Konkurrenz doch? Nein, überhaupt nicht. Ja, weil eher würde ich sagen, eine Konkurrenz zu dem eigenen Chromecast. Ja. Gut, man kann es natürlich positionieren und sagen, okay, das ist hier das Fire TV von Google, das der Nexus Player. Aber so einfach kann man es sich nicht machen, denn das Fire TV ist einfach hauptsächlich für das Amazon Prime gedacht. Alles andere sind Zusatzfunktionen, die Spiele auch. Und der Nexus Player ist eben für die Google-Dienste gedacht, aber auch für viele andere Dienste, nur eben, ja, kein Amazon. Also es ist schon interessant zu sehen, aber dennoch, auch wenn es hier als direkter Konkurrent auftritt, hier dieses Nexus, der Nexus Player, ist er das aber nicht, weil, wie schon gesagt, also noch nicht mal im Ansatz, noch nicht mal im Ansatz wird das wird Google da in absehbarer Zeit die Möglichkeit haben, gegen Amazon hier etwas zu positionieren. Und in dem Bereich Videokonsumierung, also von Kaufvideos und Ausleihen und Amazon Instant Video. Weil ganz einfach, sowas gibt es ja noch gar nicht bei Google, hätte ich schon fast gesagt, bei Android gibt es natürlich schon, bei Google, denn hier fehlen ja diese Pauschalangebote. Ja, das ist ja gar nicht vorhanden. Und das ist das, was die Leute hauptsächlich nutzen. Ja, weil die Videos kaufen, zumindest in Deutschland, oder ausleihen, das ist ja schon kriminell, die Preise, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Preise sind teilweise beim Ausleihen höher als die Kauf-DVD im Geschäft. Ja, und von den Kaufpreisen manchmal bis zu einem Vierfachen, Fünffachen von dem, was die DVD im Geschäft kostet. Und man kriegt keine DVD, sondern man kann sich das, man kriegt eben nur virtuell quasi das Recht dann, wenn man das kauft, das immer wieder anzuschauen. Also das ist, ich habe auch schon in einer früheren Sendung gesagt, ich denke, Amazon hat da gar kein großes Interesse dran, das zu verkaufen hier. Ja. Wenn da doch die Filmfirmen da hinten dran stehen, dass die eben solche Preise diktieren, dann muss ich sagen, die sind ganz schön blöd, weil dann verkaufen sie nämlich gar nichts. Mir ist es sehr, sehr rätselhaft, auch hier, aber auf jeden Fall eine Konkurrenz in dem Sinne, der Nexus Player kann keine Konkurrenz zum Fire TV Player sein. Auch müssen wir mal abwarten, wie das aussieht mit den Spielen. Da ist noch nicht viel drüber gesagt worden. Denn es unterscheidet sich offenbar deutlich von dem Android TV, was eigentlich schon vorher mal vorgestellt wurde auf der Google I.O. Da gibt es ganz deutliche Änderungen. Mal sehen, inwiefern das dann überhaupt zum Beispiel eben für das Spielen da groß genutzt werden kann. Power ist eigentlich genug vorhanden dafür, aber naja. Ich werde allerdings hier ganz ausführlich jetzt gleich noch im Uncast darüber sprechen. Deswegen möchte ich das mal hier jetzt an dieser Stelle gut sein lassen. Wer über die Nexus-Sachen da mehr wissen will über die Vorstellung von den Google Nexus Geräten, der kann bei uncast.znetcast.com heute Abend dann die Sendung hören, wo ich dann ausführlich nochmal darüber rede. Ja, das FBI in den USA. man kennt's aus TV-Serien, ja, wie sie effektiv arbeiten und ständig versuchen, irgendwie das Gesetz auszuhebeln, ja, die Verfassung zu unterwandern und irgendwie doch noch an die Verbrecher zu kommen, koste es, was es wolle, ja, auch wenn dabei Freiheit, Recht und Ordnung über den Jordan gehen, das interessiert ja keinen. und die Realität ist scheinbar näher dran, als man so denkt, ja. Vielleicht auch vorbereitet durch die ganzen Müllserien, ja, Navy CIS und so ein Kram, ja, so ein total unrealistische Fantasiegebilde, die eben mit realistischen Sachen, ja, verbunden werden, und das bleibt auch in der Bevölkerung, in der Unterschicht dann eben auch ziemlich hängen, Entschuldigung für den Ausdruck, aber es ist eben so. Und die meinen dann so, es ist dann tatsächlich so. Ja. Und in der Tat ist zumindest mal die Intention vorhanden beim FBI. Denn die möchten, der FBI-Director hat nämlich gesagt, ja, dass die Handys, ja, abhörbar sein sollen. Die sollen wieder leichter abzuhören sein. Ja. Und die Tech-Firmen sollten eben per Gesetz quasi dazu gezwungen werden, ihre Geräte, ja, abhörfreundlich zu machen. Das ist unglaublich. Ich meine, ich brauche mich darüber jetzt gar nicht aufzuregen. Das ist sowas von hirnrissig. Ich glaube, der Mann, der ist James Comey. Ich meine, Comey, ja. Der sollte vielleicht mal als Diktator in irgendeiner Bananenrepublik kandidieren. Da hat er gute Chancen, vielleicht eine Schreckensherrschaft errichten zu können. Ja. Dass der Mann aber in den USA Gehör findet und dass der immer noch leitender FBI-Direktor ist, das ist schon äußerst fragwürdig, und es zeigt auch, wie groß der Respekt vor den gesetzlichen Beschränkungen ist, die eben die Behörden haben. Die scheinen offenbar nicht vorhanden zu sein, zumindest mal moralisch nicht. Ja. Und Anlass war auch das, was eben letzten Monat Apple und Google angekündigt haben, dass sie eben noch die Daten noch stärker verschlüsseln. Google zum Beispiel mit bei Android L, was übrigens auch vorgestellt wurde, habe ich eben ganz vergessen mit dem ganzen Nexus-Kram. Ja, in dem Android L standardmäßig ist die Verschlüsselung aktiviert, so dass jeder neue Benutzer, der eben da Android benutzt, eben wenn er das nicht explizit abschaltet, vorher war es genau andersrum, seine Daten sicher verschlüsselt auf dem Handy. Und das schmeckt eben den Strafverfolgungsbehörden überhaupt nicht. Die schreien hier Panik, Panik und sagen, wie soll man dann noch die Verbrecher bekommen? Und auch wie auch letzte Woche sage ich ganz klar, man bekommt die Verbrecher, indem man gute Polizeiarbeit leistet, innerhalb der gesetzlichen Möglichkeiten und nicht indem man die Privatsphäre missachtet und die Bevölkerung unterdrückt, in Form von solchen Spionageaktionen, die ungefiltert stattfinden. Ja, so geht das nicht. Und so ein Staat, der sowas macht, der ist auch nicht wert, überhaupt geschützt zu werden. Ganz klar. Ja, und deswegen darf das eben nicht sein. Aber wie gesagt, es ist sehr, sehr erschreckend, dass FBI-Direktor sowas sagt, öffentlich. Und ich denke, die einzige Möglichkeit ist, dass er zurücktritt und vielleicht jemand seinen Job übernimmt, der noch für die Verfassung der Vereinigten Staaten überhaupt noch irgendein bisschen Respekt aufbringt. Denn ich muss sagen, die Verfassung ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Nur die Auslegung und die Umsetzung lässt momentan doch sehr zu wünschen übrig, und naja. Ich sag jetzt mehr darüber jetzt nicht. Ihr könnt euch da noch auf dem verlinkten Artikel mal noch genau informieren. Aber tja. Nun ja. Warum sollten die Videotheken in Gefahr sein? Nächste Meldung war Videotheken am Ende. Heise schreibt oder fragt, ist das der Tod auf Raten? Ja, die Videothekenbetreiber, die sehen das momentan, oder die meisten jedenfalls, in der Konferenz haben die das gesagt, die finden es jedenfalls gar nicht so schlimm. Also nach wie vor sind die Videotheken gut besucht. Auch wenn die Zahlen natürlich von den Videotheken deutlich zurückgegangen sind. Das heißt, der Markt, der zieht sich zusammen. Das wäre aber vielleicht ohnehin passiert. Ja, die großen Ketten haben halt die kleinen Videotheken verdrängt. Das war aber auch schon vorher abzusehen. Aber hat jetzt wirklich das Streaming-Video schon, macht das schon irgendwie sich bemerkbar? Wie gesagt, die Videothekenbetreiber selbst sind noch recht optimistisch. Ja. Und das zu Recht, würde ich sagen, im Moment. Ja. Durchaus zu Recht, denn ich habe es eben schon mal angesprochen, ja, mit bei Amazon zum Beispiel, mit diesem Amazon Instant Video, das ist eine ganz schöne Sache und das wird auch genutzt, wenn das Video eben in diesem Amazon Instant Video Prime im drin ist, das heißt kostenlos als sozusagen Flatrate, ja, wenn man so will, zu sehen ist. Kostenlos ist ja auch nicht, aber ja, ihr wisst schon, was ich meine. Aber die Preise selbst von den Filmen, die Kaufpreise sind lächerlich, die Mietpreise sind also auch so hoch, dass ich dafür oftmals, wie gesagt, schon die Kauf-DVD bekomme. In den Videotheken kann man sich Filme ausleihen, Top-Filme für 50 Cent, 24 Stunden, ja, 50 Cent. Und da stellt sich natürlich die Frage, inwiefern da die Gefahr überhaupt vorhanden ist. Eigentlich nur noch die Leute kommen da in Betracht, die so extrem bequem sind, dass sie eben nicht raus wollen. Ja? Und da ist eben noch eine Marktlücke, sage ich mal. Aber im Moment ist es so, dass man die Filme dann doch lieber in der Videothek leiht. Ich meine, ich mach das eh nicht, weil ich habe das schon seit Jahren nicht mehr gemacht, auch wo es noch gar kein Streaming-Video gab, mir was auszuleihen. Ich kaufe mir die DVDs einfach, ja, wenn ich einen Film gut finde. Ja. Und wenn ich nicht gut finde, dann leihe ich mir den auch nicht. Ja, weil ich keine Zeit habe, meine Zeit zu verschwenden, hier was anzugucken. Ja. Hier bei Amazon Prime Instant Video habe ich es mal gemacht. Ja. Da habe ich mal auf gut Glück was angeklickt, aber dann nach 5 Minuten abgebrochen, wenn es nichts ist. Ja. Da muss ich ganz klar sagen, selbst diese 5 Minuten bereue ich noch. Und nein, also ich leih mir nichts aus, was ich nicht kenne. Und wenn ich etwas kenne und gut finde, so dass ich mir es angucken will, dann kaufe ich mir es. DVD, ja. So sieht es aus. Aber es gibt natürlich Leute, die kaufen oder die leihen sich diese ganzen DVDs auch weil sie es eben schnell haben wollen, ja, und eben nicht kaufen wollen. Aber die wahre Gefahr, ja, sagt der Vorstand vom Interessenverband des Video- und Medienfachhandels, ja, ist eben nicht diese digitale Konkurrenz, ja, aus dem Internet, ja, und sondern eben ganz klar, dass die Internetpiraterie die Sorgen nach oben treibt. Also das wäre wohl der hauptausschlaggebende Grund, wenn die Zahlen schlechter werden. Ja. Aber auch das ist natürlich die Frage, würden die Leute in der Videothek sich sowas ausleihen? Das ist ja auch immer die Frage gewesen. Die Leute, die sowas sich angucken im Internet oder herunterladen oder irgendwas, ja, illegal, würden die das wirklich kaufen? Und zum allergrößten Teil, und das wird halt immer unterschlagen bei diesen haarsträubenden Rechnungen, wie viel Schaden doch die Raubkopierer machen, ja, zum allergrößten Teil eben nein. Nein. Ganz einfach. Leute machen das aus unterschiedlichen Gründen, weil sie geizig sind, ja, weil sie überhaupt gar kein Geld haben, weil sie sich die Filme, weil sie da überhaupt gar keine Wertschätzung dafür haben und deswegen aber auch keine 10 Euro ausgeben würden für eine DVD oder 5 Euro, ja, sogar. So ist das eben das Problem. Ja. Und diese Gründe werden natürlich dann weggewischt. Und klar, Laien ist ja noch weniger, aber eben von der Bequemlichkeit her würden diese Leute dann eben hingehen und 2 Euro oder 1 Euro oder vielleicht sogar nur 50 Cent ausgeben, wenn in die Videothek gehen, sich den Film leihen, dann danach wieder zurückgeben. Wie viel Prozent davon würden das machen, ich weiß nicht. Ja. Aber in der Tat, momentan ist es eben so, dass von dem Streaming-Video so viel Gefahr gar nicht ausgeht, weil es da nämlich auch so ist, würden die Leute in die Videothek gehen und ich zum Beispiel für meinen Teil kann sagen, nein. Ja, ich bin jahrelang nicht mehr in die Videothek gegangen, schon lange bevor Streaming-Video überhaupt auch nur annähernd interessant wurde hier, lange bevor Maxdome gestartet ist. Maxdome habe ich nie benutzt. Ja, so mit richtig gestartet hat es bei mir hier erst mit dem, eigentlich mit dem Aufkommen von dem Amazon Instant Video. Ja, vorher die Idee mit wobei das wieder ein anderes Paket ist, ja, direkt Streaming-Videos, sondern mehr halt TV-Programme über die Telekom hat ja nicht geklappt, ja. Die haben es nicht hinbekommen, VDSL, aber egal, auf jeden Fall sieht man dann eben an dem Beispiel, dass ich auch nicht in die Videothek gehen würde, selbst wenn es jetzt überhaupt gar keinen Videostream-Service mehr geben wird, selbst wenn es kein YouTube mehr geben wird, in die Videothek kommt mich, wird mich keiner mehr reinkriegen, fertig. Auch wenn ich natürlich das immer noch als Maßstab nehme. Denn wenn ich in der Videothek zumindest theoretisch etwas für 50 Cent ausleihen kann und ich soll das bei Amazon für 4 Euro ausleihen, dann sage ich nein. Einfach nein. Na, geht nicht. Geht gar nicht. Ja. Wie gesagt, wenn dann ein Film gut ist, dann hole ich mir den auch auf DVD normalerweise. Jo. Was definitiv am Ende ist, zumindest mal dieses Jahr und auch später hinaus wohl in der Form nicht mehr geben wird, das ist der Linux-Tag. Der fällt nämlich 2015 aus. Und ich bin überhaupt nicht überrascht, dass es so weit gekommen ist. Hat das was mit Linux zu tun? Linux irgendwie verliert an Relevanz? Nein, überhaupt nicht. Der Linux-Tag verliert an Relevanz. Ich weiß noch, als der in Stuttgart und in Karlsruhe war, ja, da war ich auch regelmäßig dort und fand es immer sehr, sehr schön. Und auch, sag ich mal, die Zielgruppe hat gestimmt, da wurden eben auch Linux-Benutzer groß angesprochen. Dann hat man wieder so einen Weg eingeschlagen, wo schon viele daran gescheitert sind, wo ich immer unsäglich bescheuert finde. Ja. Man hat sich wieder, oh ja, Business, Business, Business und hat versucht, die Geschäftskunden da zu holen, sich auf macht man dann auf dicke Hose, ja, mit oh, Business, Linux und Business, ja. Ich kack auf Business. Sorry, ja, tut mir leid. Ich will, wenn ich an Linux denke, dann sehe ich einen Haufen cooler Coder, ja, Leute, die friedlich zusammenkommen und über Linux philosophieren und tolle, ja, auch tolle neue Produkte rund um Linux sehen können, ja. So war das normalerweise auch. Bis dann wohl die Eintrittspreise, ja, angehoben wurden, und zwar auf 150 Euro, als der Linux-Tag dann in Berlin war, Linux-Tag 2014 in Berlin, 150 Euro. Zwar gab's noch am Samstag eben so für die Community 10 Euro Eintritt, aber man sieht hier ganz klar auch eine Diskrepanz, dass man hier versucht hat, etwas zu verkommerzialisieren, was ursprünglich eigentlich ein offener Geist haben sollte. Ja, tut mir leid, es heißt nicht, dass Linux nicht mit Business kompatibel ist, aber diese Messe, gut, die mussten sich natürlich entscheiden, wen wollen sie ansprechen? Den Privatnutzer, die Freaks, die Coder, die Hacker, die Linux-Fans, ja, oder die seriösen Business-Leute. Sie haben sich für die seriösen Business-Leute entschieden und wie so oft gescheitert. Und zwar ganz gewaltig gescheitert. Ja. Deswegen eben fällt 2015 aus, ob es danach noch wieder ein Linux-Tag geben soll, ist unklar. Jedenfalls nicht mehr in der Form, so schreibt zumindest mal Heise. Ja. Ich denke, das wird auch wohl so der Fall sein, weil also mit 150€ Tickets auf Business ausgerichtet, das wird auch 2016 dann nicht funktionieren, ganz klar. Ja. Naja, gut. Ich hoffe, dass diese schöne Traditionsmesse vielleicht dann in einer anderen Form wieder auflebt. Weiß nicht, inwiefern der Begriff geschützt ist, Linux-Tag. Es gibt ja aber noch andere Linux-Treffen, Messen, ja, und die haben da auch profitiert davon, dass der Linux-Tag so feindlich gegenüber den eigentlichen Linux-Nutzern geworden ist, ja, und vielleicht kommt ja in Zukunft dann etwas anderes in den Vordergrund. Ja. Ich war beim Geocoin-Fest in Ulm. Wollte ja schon ein paar Wochen darüber sprechen. Das war am 9. Oktober schon. Ja, das habe ich heute sogar zweimal Geocaching. Ja. Da wollte ich euch ein bisschen was davon berichten. Ich war natürlich mit der bezauberten Laguna Sam wieder vor Ort. Ja, und habe dort etliche Caches gemacht, das schöne Geocoin-Fest besucht und das war mein erstes Geocoin-Fest, ja. Geocaching-Events war ich mittlerweile schon bei einigen hier, bei Mega-Events, im Giga-Event in München war ich, aber hier, dieses, so ein Geocoin-Fest, das war mir bisher neu. Es ging da halt hauptsächlich um die Trackables, ja, um eben diese Geocoins, diese Münzen, diese man eben von Cache zu Cache schicken kann, beziehungsweise dort eben auch als Sammler Stücke gehandelt wurden, mit Editionen noch und nöcher, ja, zu Preisen von günstig bis zu unglaublich teuer. Und die größten Schätze wurden dann auch in einem separaten Zimmer hier bewundert und getauscht und was weiß ich noch alles verkauft, weiß auch nicht. Auf jeden Fall ist das, kann man da richtig viel Geld lassen, ja. Ich habe mich noch einigermaßen beherrscht, ja, Laguna Sam hat da schon ein bisschen mehr rausgehauen, ja. Hat aber auch wirklich ganz, ganz schöne Geocoins bekommen, ja. Den Signal haben wir natürlich auch, das Maskottchen von geocaching.com haben wir natürlich auch wieder erwischt, wie immer bei den Mega-Events, ja, und konnten uns damit mit dem fotografieren lassen, ja. Und ja, und nach dem Log haben wir dann auch uns auf den Weg gemacht, umliegende Geocaches zu finden und haben das dann genutzt für einen ausführlichen Spaziergang durch Ulm, was auch sehr, sehr schön war. Muss ich sagen, tolle Gebäude, die man dort sehen kann und durch die Geocaches natürlich immer wieder an schöne Stellen ja, trifft man da auf und macht richtig Spaß. Ja. Zusammen mit dem Team Rolliradler haben wir uns dann also in die Innenstadt gemacht, ja, und haben dort alles gecached, was so in den Weg kam. Wollten wir eigentlich gar nicht so viel cachen, ja, an dem Tag, aber ja, Herr Rolliradler ging da stracks voraus und hat da etliche Caches, ja, und zu etlichen Caches geschleift noch, die wir eigentlich gar nicht auf dem Plan hatten. Aber gut, so hatten wir dann einige im Sack und konnten dann abends dann beruhigt nach Hause fahren wieder. Auf der A61 war es dann auch wieder ziemlich voll, aber man hat ein Glück, man kam gut durch und ja, trotzdem ja, etwas trüben Wetter oder ziemlich trüben Wetter sogar in Ulm war es eine super schöne Tour beziehungsweise ein super schönes Event auch. Die ja, Verpflegung, naja gut, ich musste mich mit Pommes wieder zufrieden geben, ja, wie immer als Veganer bei solchen Veranstaltungen gibt es meistens Pommes und Salat. Aber es war dann doch sehr, sehr schön, muss ich sagen. Und die Letterbox dort um dieses Roxy-Gelände herum, ja, das ist so ein Museum und Kulturbereich, ja, dort um diese Festung, ja, Bundesfestung ist, glaube ich, dort war, gibt's eine super Letterbox mit einem, ja, endlich mal eine Box mit einer angemessenen Größe. Also die empfehle ich euch auf jeden Fall. 150 Jahre Bundesfestung heißt diese Letterbox in der Mitte von Ulm sozusagen. Ja, und dann war noch ein kleines Jubiläum bei mir fällig am letzten Wochenende, am letzten ja, letzten Samstag, genau, letzten Samstag, da war hier die 2000er Jubiläums-Cache-Tour bei mir fällig. Ja. 2000 Caches habe ich also gemacht. Ich habe schon ziemlich früh angefangen mit dem Geocachen, also schon 2000, ich weiß nicht, also sehr lange her. Aber ich habe mir da schon Zeit gelassen, jetzt um auf die 2000 zu kommen. Viele Jahre vergangen seitdem. Es gibt viele Cacher, die wesentlich schneller sind, aber ich mache eigentlich nicht so arg auf Zahlen hin, also wie viel Caches machst, sondern eher mit wem und wie schön die sind. Ja, und ein besonderes schöner Cache habe ich gefunden, den ich als 2000er ausgewählt habe. Peter Wieninger hat mir hier über Google Plus immer wieder mal, oder allgemein über Google Plus immer wieder so von den Traumpfaden geschrieben. Und ja, dann habe ich auch mal geguckt und habe tatsächlich was Schönes gefunden für einen 2000er und ich wurde nicht enttäuscht. Auch hier war Laguna Sam dabei, die auch sehr begeistert war von den super tollen Aussichten. Ich kann euch sagen, die Bilder, die ich hier gemacht habe, die sind noch nicht mal annähernd kommen die ran an die Aussicht von dort, die man echt hatte in der Realität. Also ich bin ganz, ganz hin und weg davon. Die Aussichten waren wirklich phänomenal. Fantastisch. Der Cache selbst, das war der, wie hieß er nochmal, die Zeitreise, ja, die prähistorische Elefantenjagd, da ging es eben um um Urmenschen sozusagen, Übergriff, die eben dort, oder die eben nicht dort unbedingt, aber die eben so sich durchs Leben gekämpft haben und was sie da getan haben. Da gibt es auch Lager hier, wo man hingehen kann mit solchen Waldelefanten, riesigen Waldelefanten und Nashörner und auch mit einem, also so mit so einem Lagerfeuer und die entsprechend bewundert zu. Also es ist schon super schön gemacht, ja, super schön angelegt und auch der Weg dorthin ist einfach phänomenal, wie gesagt, von der Aussicht her. Kommt man von einem Highlight zum nächsten. Es kann euch das also wirklich empfehlen. Das ist die Lagerstätte Homo Erectus, ja. Und der Cache hieß da, glaube ich, genauso, ja. Und ist auf jeden Fall absolut zu empfehlen. Da haben wir noch lang darüber gesprochen, und wie gesagt, Laguna sind wir auch sehr begeistert und ich muss sagen, hammerhart, was da los war. Könnt ihr euch mal die Bilder an, ich habe den Artikel da verlinkt, ja, und da könnt ihr schon mal ahnen, aber ich sag's nochmal, es ist noch nicht mal annähernd von den Bildern so faszinierend, wie es dann wirklich war in der Realität. Dort mit gutem Wetter, was wir hatten, es war alles super toll. Ja, dann hatten wir auch noch einen Earth Cache gemacht und noch so ein, zwei Tradis, ja, ein paar Tradis waren noch dort, ein paar Traditional Caches. Insgesamt war hier auch der Tag sehr, sehr schön und das Abenteuer von Anouk und Co., so hieß der Protagonist in dem Cache, den man hier verkörperte, ging dann auch schön zu Ende. Zum Schluss hatten sie Mutter Natur noch einen wunderbaren, schönen Sonnenuntergang geschenkt und so konnten wir uns dann auch hier wieder mit guter Laune auf den Weg nach Hause machen und dann, den Abend beschließen. Super Sache. Und ich war froh, dass ich den Cache ausgewählt habe. Und so hatten Laguna Sam und ich wieder einen super schönen Tag. Und ich kann es euch empfehlen, wenn ihr auch sowas Schönes erleben wollt, guckt, dass das Wetter einigermaßen gut ist. Wobei das hier auch sicherlich bei nicht ganz so schönem Wetter ist, vielleicht sogar im Winter, ja, aber da sehr, sehr vorsichtig sein. Wenn ihr auch sowas habt, dann guckt mal da Traumfahrt von diesem oder auf diesem Ding, das ist bei Oberfell, ja. Und das ist dieser Traumpfad, der da zur Lagerstätte Homo Erectus führt und der Cache dort eben auch Zeitreise nennt er sich. Und gibt es auch noch einen Bonus dazu, ja. Ja. Also im Winter aber Vorsicht, aufpassen, dort geht schon ziemlich steil hoch und an manchen Stellen ist man da wirklich am Abgrund, wo man da suchen muss und eigentlich kann man schon sagen, ein bisschen absteigen muss, ja. Also Vorsicht da im Winter, wenn es rutschig ist. Ja. Aber ansonsten super, die Landschaft wird euch umhauen. Wenn ihr nicht schon Mosellandschaften gewohnt seid. Ja, bei der Tour gab es zwar Wildkatzen, ja, ja, aber bei GTA, das ist wohl noch mehr verwunderlich, ja, gibt's auch Wildkatzen, zumindest auf meinem T-Shirt, die haben meinen Charakter, ja, mein Char, hat jetzt eine Ausstattung bekommen, ein Wildkatzen-Shirt. Ich weiß gar nicht, wie die auf die Idee gekommen sind, aber die Wildkatzen, die verfolgen mich irgendwie, das finde ich ganz gut. Und da habe ich mir das natürlich gleich zugelegt, klar, die Wildkatzen gibt's ja auch sonst nur bei GTA, ja, nämlich oben auf dem Mount Chilehead, und in einigen anderen Bergregionen bei GTA tatsächlich, ja, sind zwar keine normalen Wildkatzen, aber immerhin Pumas und so, ja. Da muss man allerdings aufpassen, die tun einem ruckzuck angreifen, aber ich wehre mich natürlich nicht. Also wenn ich der zu nahe komme und kann nicht entkommen, dann ja, habe ich eben gelitten, aber nein, die werden nicht erschossen. Ja. Nein, das bringe ich den fertig. Dann lasse ich mich lieber kaputt gehen. So. Ja, so ist gesagt. Wildcats for the win, bei mir sowieso, und ja, aber übrigens GTA 4, GTA 5, ja, da gab es heute noch eine Meldung, und zwar die Verkaufszahlen von GTA 5 auf der PS4 und Xbox One sollen auf jeden Fall nicht so stark werden, ja, wie auf der PS3 und der Xbox 360. Also erstmal, ja, man kann nicht 100% widersprechen, aber was will uns eigentlich Branchenanalyst Michael Pachter denn damit sagen? Was will er denn damit sagen? Dass eine Next-Gen-Konsole, ja, die gerade mal gestartet ist sozusagen, ja, immer noch am Anfang für Konsolenverhältnisse, und eben nur so und so viel Millionen Mal verkauft wurde, genau wie die Xbox One, dass die natürlich nicht so viele Titel gleich von einem einzigen Spiel verkaufen kann wie auf der PS3, ja, das ist ja klar. Wenn man es dann aber in Relation setzt, dann muss man es erst mal sehen. 34 Millionen Mal wurde Grand Theft Auto 5 verkauft auf der PS3 und Xbox 360. So, jetzt müsste man dann prozentual mal gucken, wie viel Xbox Ones und wie viel Xbox 360 und wie viel PS3s wurden verkauft. Das dann prozentual sehen und dann gucken, wie viel PS4 und Xbox Ones. Und dann wollen wir mal schauen, ob die sich nicht so gut verkaufen. Denn die Sache ist, eins steht für mich fest, wenn ich nächstes Jahr, das ist geplant, eine PS4 kaufe, dann werde ich mir auch das GTA 5 dazu holen. Das wird nämlich an einem Remake mit besserer Grafik, zum Beispiel erweiterter Wildflora und Fauna, ja, geben. Und das sind wir jetzt bei den Wildkatzen wieder, ne? Da gibt's dann wahrscheinlich noch mehr von diesen schönen, vielleicht gibt's dann auch richtige Wildkatzen, ja, das lässt das T-Shirt ja schon erahnen, ne? zusätzlich zu den Pumas, ja, sehr schön, intelligenter Verkehr, Wetter wird komplett überarbeitet, was immer schon bei der PS3-Version ja schon sehr, sehr stimmungsvoll ist immer, und da muss ich sagen, auf jeden Fall wird es gekauft, ich bin damit nicht alleine. Das GTA 5 bei den PS4-Benutzern wird ähnlich, denke ich, erfolgreich sein wie zum Beispiel das Last of Us. Auch das ist ja ein Spiel, das für die PS3 kam und dann in einer remasterten Fassung, was anderes ist, dann GTA 5 für die PS4 auch nicht, in einer remasterten Fassung auf der PS4 rauskam und dort auch wieder reißenden Absatz im Vergleich in der Relation sieht. Wenn man natürlich von den reinen Verkaufszahlen ausgeht, 34 Millionen Mal wird sich das jetzt erstmal nicht verkaufen auf der PS1 und der Xbox One, weil es gar keine so vielen verkauften Konsolen gibt. Und ich stehe da mit so einer Konsole, kauft sich ja auch das Spiel. Es gibt ja viele Leute, die sagen, GTA, das will ich nie spielen, ja, will ich nicht, interessiert mich nicht. Ja, aber eins steht fest, es gibt viele, die auch, wie ich sagen, wenn das, wenn ich eine PS4 habe, ist das eins der ersten Spiele, die ich mir kaufen werde für die Next-Gen-Konsole dann. Definitiv. Ja. Aber wir wissen ja alle, wie es im Videospiele-Business zugeht, ja, und wer das noch genauer wissen will, der kann das mal wieder beim South Park-Video sehen, bei einem ganz kurzen Clip, ja, Videospiel-Business, ja, die harte Realität, so sieht's aus, tut mir leid, dass ich eure Träume zerstören muss mit diesem Link, ja. Ja, aber so ist es nun mal, ja, sagt zumindest South Park. Und wer öfters den Podcast hört, der weiß, jetzt ist auch Schluss damit. Ja, Schlusspunkt immer irgendwie so das South Park-Video, so irgendwas Lustiges. Ja. Und damit bleibt mir dann auch nur noch, ja, mal hier den Abspann los und den Abspann loszulegen. Ich bin heute irgendwie, bin ich schon gedanklich ganz weit woanders, naja, bei der Vorstellung der Nexus Line. Ja. Ja, Google Plus, dort könnt ihr hier den Podcast erreichen. Google Plus unter Rios Wochensicht oben eingeben einfach, ja, oder Twitter @Rio. Ihr könnt auch eine Mail schreiben, rio@thenetcast.com, rio@thenetcast.com. Dort auf der Seite wochensicht.thenetcast.com, ja, wochensicht.thenetcast.com. Dort findet ihr auch einen GBK-Key, um mir eine Mail zu schreiben, wenn ihr das verschlüsselt machen wollt. Sehr zu empfehlen, ja, sieht euch mal das FBI an. Ja. Bitte immer an die Mehrzahl denken, ja, thenetcasts.com mit S hinten, ganz wichtig. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!